Naja, am Anfang war das dergestalt, dass tatsächlich meine Frau und ich und einige andere eben von Haustür zu Haustür gezogen sind mit dem Plan des Industrie- und Logistikzentrums, Industrie- und Gewerbezentrums und die Leute angesprochen haben, wie sie drüber denken, ob sie das eben sinnvoll finden. Wir hatten das Plänchen dabei, wir hatten einen Leserbrief, den ich damals geschrieben hatte, dabei und das erste Treffen war dann tatsächlich ein Nachbarschaftstreffen auf der Terrasse von Bekannten. Die nächste Stufe war eigentlich, dass wir dann schon eine relativ große Veranstaltung eben gemacht haben hier im Gemeindesaal der Friedenskirche, zu der wir die Hammer, also aus der Hammer Verwaltung Planer eingeladen hatten, auch einige Vertreter aus der Politik und eben dieses Anliegen der Stadt eben diskutiert haben. Und wir hatten auch schon da gute Argumente gegen die Ansiedlung, sodass eigentlich von der Verwaltung seit Beginn unserer Aktivitäten eigentlich uns auch eine relativ hohe Fachlichkeit immer zugesprochen worden ist. Der nächste Schritt, um eben weiterzuarbeiten, war, um uns auf eine organisatorisch breitere Basis zu stellen, war die Gründung unseres Vereins. Mhm. Ja, wir haben am Anfang dann, ja, war ein bisschen fast lawinenartig, da haben wir sehr viele Leute erreicht. Und das Interesse war auch unheimlich hoch hier vor Ort. Die Politik ließ sich relativ gut ansprechen. Und ja, dann fing auch die Zeit an, der Erfahrung sammeln. Zum einen waren wir inhaltlich ganz gut aufgestellt, aber es war auch ein Weg natürlich, bis wir dahin kamen. Da muss man sagen, dass unser langjähriger zweiter Vorsitzender, jetzt Ehrenmitglied Heinz Heeske, gelernter Planer war. Und der hat mit unendlicher Geduld uns mal beigebracht, was ist ein Gebietsentwicklungsplan, was ist ein Landschaftsplan, wie sieht die Reihenfolge bei den Planungen aus, was ist zu bedenken und so weiter. Sonst wäre uns das ergangen, wahrscheinlich wie vielen Initiativen man ackert und versucht, Argumente zu sammeln. Zwischenzeitlich läuft ein Planverfahren, das man dann überhaupt nicht mehr stoppen kann, sodass die Formalien letzten Endes erledigt sind und man hat keinerlei Einflussmöglichkeiten mehr. Also über ihn haben wir dann erfahren, mit wem wir uns alles in Verbindung setzen konnten. Das haben wir auch gemacht und die ersten Jahre, manchmal sage ich, das merkt man heute noch, die Zeit, die wir da investiert haben, die fehlt uns manchmal noch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle. Die waren von unheimlich viel Arbeit und unheimlich viel Begeisterung natürlich auch geprägt. Sonst hätten wir das nicht gemacht. Mhm. Und die Sache lebt jetzt weiter oder in welcher Form, würdet ihr sagen, arbeitet ihr jetzt?